Klaus, sei gegrüßt. Komm, lass dich umarmen. Du trägst jetzt einen Schnurrbart? Ich hätte dich nicht wiedererkannt. Du hast dich aber gar nicht verändert. Warum sollte ich? Wie früher, unternehmungslustig, gesund und munter.